In der Schule passiert es immer wieder. Neulich im Klassenzimmer sagte jemand das N-Wort. Sofort drehten sich alle Blicke zu mir. Ich tat so, als würde ich es nicht bemerken. Aber es fühlte sich so komisch an. Warum schauen sie mich an? Später im Unterricht wollte ich etwas sagen, doch ich sprach ein Wort falsch aus. Mein Sprachfehler machte es schwer. Sofort fingen an, einige zu kichern. Sie wiederholten meine Worte und machten sich über mich lustig. Ich lachte mit, damit es nicht so weh tat. Doch tief in mir fühlte ich mich verletzt und klein.